vorne, winke vorne, vor und bringt an Novem. Einer schreit, Forschern gehe, mit Wind und zu Jugend. Der zweite schreit, Forschern gehe, selbst schön und zu Togen. Ich bin ein Ballagolle und vor mir an Anneg. Ihr spielt mir ab, mein kleiner Rolle und ich fahre weg. Winke vorne, winke vorne, vor und bringt mit Weiber. Unser Gregner klug zu seiner Leibe. Unser Gregner klug zu seiner Leibe.